Soeben entstanden mit staatlicher Unterstützung die ersten großen Zuckerplantagen. Ihre Versorgung mit Arbeitskräften zur Zeit der Ernte konnte unmöglich, wie es wörtlich heißt, der Willkür einer Bevölkerungsschicht ohne Verantwortungsbewusstsein überlassen bleiben. Schließlich deckte bei Zuckerrohr der Ertrag schon im zweiten Jahr die gesamten Investitionskosten und brachte danach eine Rendite von 700% pro annum. Die Hacendados aber waren vorsichtig genug, die Zukunft ihrer Unternehmen nicht auf die Macht der Gewohnheit zu bauen und führten sicherheitshalber das System der Peonaje oder Schuldknechtschaft ein. Selbstverständlich waren in einer liberalen Republik Tribute und Arbeitsleistungen für Krone und Klerus abgeschafft. Für die Maya blieben sie unter anderem Namen erhalten. Als Contribuciones, Abgaben und Leistungen für den Staat, und Obvenciones, Kirchengebühren. Wie die Maya war nun auch ihr Land frei und stand nicht mehr unter dem Schutz der Krone. Indianisches Gemeindeland, das Ejido, früher unveräußerlicher Kollektivbesitz, konnte als privates Eigentum gekauft und verkauft werden. Bei Auseinandersetzungen um Eigentumsrechte an Grund und Boden hatten die bisherigen Besitzer den Nachweis ihrer Rechtsansprüche juristisch zu erbringen. Der Monte del Rey, die königlichen Waldgebiete, hatten früher jedem zur Nutzung und ausschließlich zur Nutzung offen gestanden. Sie wurden jetzt Terreno Baldio genannt, Brachland, und als öffentliches Land verfügte über sie der Staat, der, um seiner permanenten Finanznot etwas abzuhelfen, so viel wie möglich davon zu verkaufen suchte, um es der unternehmerischen Erschließung zuzuführen. Und als Gesetzgeber forcierte er die Entwicklung. 1832. Das im Besitz der Cofradías noch verbliebene Land als Kircheneigentum konfisziert. 1841. Die Wasserschutzrechte aufgehoben. Die Cenotes, seit undenklichen Zeiten allen frei zugängliche Wasserstellen, zum Privatbesitz des jeweiligen Grundeigentümers erklärt und somit zu Einnahmequellen gemacht. 1843. Indianisches Gemeindeland auf einen Perimeter von einer Quadratlegua von der Plaza der jeweiligen Ortschaft aus eingeschränkt. Eine Berufungsinstanz existierte nicht. 1845. Per Verfügung den Maya-Bauern auferlegt, für die Nutzung des eigenen Grund und Bodens eine Steuer auf die Ernte zu entrichten. Die Vehemenz der Reaktion bei der indianischen Bevölkerung auf diese Verfügung war allerdings so stark, dass sie zurückgezogen werden musste. 1833, die erste Enneken-Plantage. Enneken, eine Agavenart, ist Lieferant haltbarer Fasern für Tauwerk und Ähnliches, bekannter unter dem Namen Sisal nach seinem Exporthafen in der Nähe von Mérida. Nur im regenarmen Nordwesten gedeiht die Pflanze. Enneken-Plantagen erobern flächendeckend die Region. Bald steht dem unternehmerischen Expansionsdrang im Nordwesten kein neues Land mehr zur Verfügung. Das Grenzgebiet im Süden und im Osten, zum Anbau der Agave ungeeignet, ist eine Ausweichmöglichkeit für andere Agrarprodukte. Zuckerrohrplantagen dringen im Südosten zwischen Tiosuco und Tekash und im Nordosten um Tisimin ins Grenzgebiet vor. Dazwischen, in der Region von Valladolid und Chemash, breiten sich Rinderfarmen aus. Das Grenzgebiet ist die goldene Zukunft Yucatans. Die Front rückte vor. Es gab auch mehr Menschen in Yucatan. Fast eine kleine Bevölkerungsexplosion. 1800 waren es 360.000 gewesen, 45 Jahre später waren es 580.000. Yucatan war nicht länger mehr das offene Land für die Maya-Bauern. Den Verlust ihrer Unabhängigkeit und Selbstorganisation auf den Haciendas vor Augen wichen sie vor der Front zurück. 1847, 2. Juli-Hälfte. Hinweise auf Vorbereitungen der Maya zu einem Aufstand im Grenzgebiet zwischen Valladolid und Tiosuco unter Führung der Kaziken Cecilio Chi von Ichmul und Jacinto Pat von Tiosuco. Der Kazike von Chichimila, Manuel Antonio Ay, in Valladolid als Verschwörer zum Tode verurteilt und hingerichtet. Cecilio Chi und Jacinto Pat entziehen sich der Gefangennahme. Ein Trupp Ladinos auf der Suche nach Cecilio Chi überfällt dessen Rancho in der Nähe von Tepic. Die Häuser werden geplündert und niedergebrannt. Ein 12-jähriges Indianermädchen vom leitenden Offizier vergewaltigt. willkürlich Indios als Verdächtige gefangen genommen und später erschossen. Der Kastenkrieg, La Guerra de Castas, hat noch nicht begonnen. Als offizieller Kriegsanfang gilt die Vergeltung für den Überfall der Ladinos, die Cecilio Chi am nächsten Tag übt. 30. Juli 1847. In den frühen Morgenstunden überfallen Cecilio Chi und seine Leute Tepic, bringen die Ladino-Familien allesamt um und lassen nur ein paar junge Mädchen leben, damit sie systematisch vergewaltigt werden und davon berichten können. 7. August. Tepic von einem Ladino-Kommando angegriffen, die Häuser niedergebrannt, die indianische Bevölkerung umgebracht, die Brunnen zerstört, die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Tepic existiert nicht mehr. La Guerra de Castas, der Kastenkrieg, sagen die Ladinos. Gemeint ist ein Rassenkrieg. Der einzige erfolgreiche Indianeraufstand in der Geschichte der Neuen Welt und ein Krieg amerikanischer Ureinwohner gegen die weißen Eindringlinge, der nicht mit militärischen Mitteln entschieden worden ist. Er dauert auf seine Weise an. ...1847 bis Jahresende. Politische Auseinandersetzungen unter den Ladinos schwächen militärisch die Front. Erste kleine erfolgreiche Aktionen der aufständischen Maya. Sie organisieren ihren Waffennachschub aus Belize. Ihre Truppen erhalten wachsenden Zulauf. Bis Ende des Jahres sind Itchmul und Tiosuku von den Maya eingenommen. 1848, Januar. Allgemeine Erhebung der Maya im Gebiet der Kokom zwischen Tiosuku und Sotuta. Die Aufständischen im Abschnitt südlich und westlich von Tiosuku unter Führung von Jacinto Pat und seinem Offizier José María Barrera, einem Mestizen aus Peto. Im nördlichen Abschnitt bis Valladolid unter Cecilio Chi. Weiter im Norden, in der Gegend um Tisimin, operiert der Mestize Bonifacio Novello mit seinen Truppen auf eigene Faust, aber in Koordination mit den anderen. Mitte Januar, Valladolid von Chi mit 15.000 Maya angegriffen und eingeschlossen. Februar, Peto von den Ladinos aufgegeben. Colonel Rosado beginnt zur Versorgung seiner Ladino-Truppen mit der Plünderung von Maisfeldern der Maya. Was nicht weggeschleppt werden kann, wird zerstört. März. Valladolid fällt und Sotuta. Der Gouverneur von Yucatan macht Spanien, England und den Vereinigten Staaten das Angebot, im Tausch für effektive militärische Hilfe die Souveränität des Landes zu übernehmen. Versuch der Regierung von Yucatan, ein separates Friedensabkommen mit Jacinto Pat zu schließen, durch Chi annulliert. April, Tekash aufgegeben. Mai, Tikul, Izamal, Bacala von den Maya eingenommen. Ein Ausreiseverbot hindert nicht, dass die Ladinos beginnen, das Land per Schiff zu verlassen. Die Ladino-Truppen ziehen sich auf eine Front längs der Verbindungsstraße Mérida-Campeche und um die äußerste Nordwestecke der Halbinsel zurück. 100.000 Flüchtlinge in Mérida. 24.000 Maya gegen Mérida. Die Stadt macht sich bereit zum letzten Gefecht. Der Gouverneur verfügt die Evakuierung. Papier fehlt, den Erlass zu drucken. Der Beginn der Regenzeit kündigt sich an. Die Truppen der aufständischen Maya sind plötzlich verschwunden. Die Maisbauern haben dringende Arbeiten auf ihrer Milpa zu erledigen. Die Gegenoffensive der Ladinos trifft kaum auf Widerstand. Kommandounternehmen tief ins Maya-Gebiet. Verfolgung verstreuter Gruppen von Maya-Bauern. Wahllose Verschleppung Gefangener, vor allem Frauen und Kinder. Zerstörung der Siedlungen, Ausrüstungen, Vorräte. Totaler Vernichtungskrieg. Das Szenario derartiger Kommandounternehmen wird die Taktik aller künftigen Kriegsführung gegen die Aufständischen bestimmen.